Abschnitt 13 aus Psychologie der Massen von Gustave Le Bon, übersetzt von Rudolf Eisler. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Drittes Buch, Klassifikation und Einteilung der Massen. Fünftes Kapitel, die Parlamentsversammlungen. Die Parlamentsversammlungen gehören zu den heterogenen, nicht anonymen Massen. Trotz ihrer nach Zeit und Nation wechselnden Zusammensetzung gleichen sie einander sehr hinsichtlich ihrer Merkmale. Der Rasseneinfluss macht sich hier wohl in der Milderung oder Übertreibung, nicht aber in der Verhinderung der Merkmalsäußerungen geltend. Die Parlamentsversammlungen der verschiedensten Länder wie Griechenland, Italien, Portugal, Spanien, Frankreich und Amerika weisen große Analogien in ihren Verhandlungen und Abstimmungen auf und stellen die Regierungen vor dieselben Schwierigkeiten. Das parlamentarische Regime stellt übrigens das Ideal aller modernen Kulturvölker dar. Es bringt den psychologisch falschen, aber allgemeingültigen Gedanken zum Ausdruck, dass viele vereinigte Menschen viel mehr als eine kleine Menge einer klugen und unabhängigen Entscheidung betreffs irgendeiner Materie fähig sind. In den Parlamentsversammlungen finden sich die Grundmerkmale aller Massen wieder. Der Simplismus der Ideen, die Erregbarkeit, die Suggestibilität, die Überschwänglichkeit der Gefühle, der überwiegende Einfluss der Führer. Infolge ihrer besonderen Zusammensetzung aber weisen die parlamentarischen Massen einige Unterschiede auf, die wir weiter unten darlegen werden. Der Simplismus der Anschauungen gehört zu den bedeutsamsten Merkmalen dieser Versammlungen. Bei allen Parteien, namentlich bei den lateinischen Völkern, besteht eine unabänderliche Tendenz zur Lösung der kompliziertesten sozialen Probleme mittels der einfachsten abstrakten Prinzipien und mittels allgemeiner, auf jeden Fall anwendbarer Gesetze. Natürlich sind die Prinzipien bei jeder Partei verschieden, aber durch ihre bloße Vereinigung zu Massen haben die Individuen stets die Tendenz, den Wert dieser Prinzipien zu überschätzen und die äußersten Folgerungen aus ihnen zu ziehen. Demgemäß repräsentieren die Parlamente vorzüglich die extremen Ansichten. Den vollkommensten Typus des Simplismus der Versammlungen haben die Jakobiner der Großen Revolution verwirklicht. Insgesamt Dogmatiker und Logiker, den Kopf voller vager Allgemeinheiten, waren sie bemüht, unbekümmert um die Tatsachen, feste Grundsätze anzuwenden. Es konnte mit Recht gesagt werden, sie hätten die Revolution durchquert, ohne sie zu sehen. Mit ihren überaus einfachen Leitdogmen glaubten sie, eine Gesellschaft von Grund aus neu organisieren und eine raffinierte Zivilisation zu einer früheren Phase der Gesellschaftsentwicklung zurückbringen zu können. Den gleichen absoluten Simplismus lassen auch die Mittel, deren sie sich zur Verwirklichung ihres Traumes bedienten, erkennen. In Wirklichkeit beschränkten sie sich auf die gewaltsame Zerstörung dessen, was sie störte. Übrigens beseelte alle, Girondisten, Bergpartei, Thermidorier und so weiter, derselbe Geist. Die parlamentarischen Massen sind Suggestionen sehr zugänglich, und die Suggestion geht hier wie bei den übrigen Massen von prestigebegabten Führern aus. Aber in den Parlamentsversammlungen hat die Suggestibilität sehr scharfe Grenzen, die zu verzeichnen von Wichtigkeit ist. Betreffs aller Fragen von lokalem oder regionalem Interesse hat jedes Mitglied einer Versammlung feste, unverrückbare Ansichten, die durch kein Argument zu erschüttern sind. Nicht einmal das Talent eines Demosthenes vermöchte die Abstimmung eines Abgeordneten über Fragen wie der Protektionismus oder das Privileg der Branntweinbrenner, welches Forderungen einflussreicher Wähler darstellt, zu ändern. Die vorangehende Suggestion seitens der Wähler ist stark genug, um alle anderen Suggestionen aufzuheben und eine absolute Festigkeit der Ansicht aufrechtzuerhalten. Fußnote: Eben auf diese im Vornherein durch Wählerbedürfnisse gefestigten und unverrückbaren Ansichten bezieht sich sicherlich folgende Bemerkung eines alten englischen Parlamentariers. Zitat: In den 50 Jahren meiner Anwesenheit im Westminster habe ich tausende Reden angehört und nur wenige haben meine Ansicht verändert, aber nicht eine einzige hat auf meine Abstimmung Einfluss gehabt. Zitat Ende und Ende der Fußnote. Über allgemeine Fragen aber, wie Sturz eines Ministeriums, Auflage einer Steuer und so weiter, besteht keinerlei Meinungsfestigkeit. Und hier können die Suggestionen der Führer zur Geltung kommen, aber nicht ganz so wie bei einer gewöhnlichen Masse. Jede Partei hat ihre Führer, die oft gleichen Einfluss besitzen. Die Folge davon ist, dass der Abgeordnete sich zwischen gegensätzlichen Suggestionen befindet und unvermeidlich sehr zögernd wird. Daher sieht man ihn oft nach Verlauf einer Viertelstunde in entgegengesetzter Weise abstimmen und einem Gesetze einen es zunichte machenden Zusatz hinzufügen, zum Beispiel den Industriellen das Recht der Auswahl und Entlassung ihrer Arbeiter nehmen und dann diese Maßnahme durch ein Amendement so ziemlich annullieren. Aus diesem Grunde hat eine Kammer in jeder Legislaturperiode neben sehr festen auch sehr unbestimmte Anschauungen. Da im Grunde die allgemeinen Fragen am zahlreichsten sind, so herrscht die Unentschiedenheit vor. Durch die ständige Furcht vor dem Wähler genährt, dessen latente Suggestion stets dem Einfluss der Führer das Gegengewicht zu halten geeignet ist. Und doch sind zuletzt die Führer die eigentlichen Herren in den zahlreichen Versammlungen, wo die Versammlungsmitglieder keine entschiedenen Ansichten im Vornherein besitzen. Die Notwendigkeit dieser Führer liegt auf der Hand, denn man findet sie unter dem Namen von Parteihäuptern in den Versammlungen aller Länder. Sie sind die wahren Gebieter der Versammlung. Ohne einen Herren könnten die zu Massen vereinigten Menschen nicht sein. Und so repräsentieren die Stimmen einer Versammlung im Allgemeinen nur die Anschauungen einer kleinen Minderheit. Die Führer wirken sehr wenig durch ihre Ausführungen, viel aber durch ihr Prestige. Den besten Beweis dafür liefert der Umstand, dass sie nach Verlust dieses Prestige keinen Einfluss mehr haben. Dieses Führerprestige ist individuell und hat nichts mit Namen und Berühmtheit zu tun. Jean Simon gibt uns, wo er über die großen Männer der Versammlung von 1848 spricht, recht interessante Beispiele dafür. Zitat: Louis Napoleon war noch 2 Monate vor seiner Allgewalt nichts. Zitat Ende. Zitat: Victor Hugo bestieg die Rednerbühne ohne Erfolg. Er wurde, wie Felix Beat, angehört, aber er hatte nicht den gleichen Beifall. »Ich bin«, sagte mir Bobber, betreffs Felix Beat, »kein Freund seiner Ideen, aber er ist ein großer Schriftsteller und der größte Redner Frankreichs. Edgar Quinet, dieser seltene und mächtige Geist, galt nichts. Vor der Versammlung hatte er seinen Moment der Popularität gehabt, in der Versammlung hatte er keinen«, Zitat Ende. Zitat: Die politischen Versammlungen sind jene Städte, wo der Glanz des Genies am wenigsten zur Geltung kommt. Man schätzt hier nur eine der Zeit und dem Orte angemessene Beredsamkeit und die nicht dem Vaterlande, sondern der Partei erwiesenen Dienste. Damit Lamartin im Jahre 1848 und Thiers 1871 zur Anerkennung kamen, bedurfte es des Antriebes des dringenden, unabweislichen Interesses. Als die Gefahr vorüber war, war man mit der Furcht auch die Dankbarkeit los. Zitat Ende. Ich habe die Stelle wegen der Tatsachen, die sie enthält, nicht wegen der dort gelieferten Erklärungen angeführt. Diese sind von einer mittelmäßigen Psychologie. Eine Masse würde ihren Massencharakter sogleich einbüßen, würde sie den Führern ihre Dienste, mögen die nun dem Vaterlande oder der Partei erwiesen worden sein, anrechnen. Die dem Führer folgende Masse unterliegt dessen Prestige, ohne dass ein Gefühl des Interesses oder der Dankbarkeit ins Spiel kommt. Der mit einem hinlänglichen Prestige begabte Führer besitzt denn auch eine fast unbeschränkte Gewalt. Bekannt ist der riesige Einfluss, den, dank seinem Prestige, ein berühmter Abgeordneter jahrelang besaß, der infolge gewisser finanzieller Vorkommnisse bei den letzten Wahlen unterlegen ist. Auf ein bloßes Zeichen von ihm waren die Minister gestürzt. Ein Schriftsteller hat die Tragweite seines Wirkens wie folgt klar gekennzeichnet. Zitat: Herr X, besonders verdanken wir es, dass wir Tonkin 3-mal so teuer erkauft haben, als es hätte kosten dürfen, dass wir auf Madagaskar nur eine unsichere Position erlangt haben, dass wir um ein ganzes Reich am unteren Niger gekommen sind, dass wir in Ägypten unsere ehemalige Vorherrschaft eingebüßt haben. Die Theorien des Herrn X haben uns mehr Territorium gekostet als die Niederlagen Napoleons des Ersten. Zitat Ende. Wir dürfen dem betreffenden Führer nicht so böse sein. Gewiss ist er uns teuer zu stehen gekommen, aber ein großer Teil seines Einflusses hing mit seiner Anschmiegung an die öffentliche Meinung zusammen, die in kolonialen Fragen keineswegs die von heute war. Selten schreitet ein Führer der öffentlichen Meinung voran, fast immer begnügt er sich damit, ihr zu folgen und alle ihre Irrtümer zu teilen. Die Überredungsmittel der Führer sind, abgesehen vom Prestige, die von uns schon wiederholt aufgezählten Faktoren. Zu deren geschickten Handhabung muss der Führer, wenigstens unbewusst, die Psychologie der Massen erfasst haben und wissen, wie man zu ihnen zu sprechen hat. Vor allem muss er den faszinierenden Einfluss der Wörter, Formeln und Bilder kennen. Er muss eine besondere Beredsamkeit besitzen, zusammengesetzt aus energischen, beweislosen Behauptungen und eindrucksvollen, von ganz summarischen Reflexionen umrahmten Bildern. Es ist das eine Art der Beredsamkeit, die sich in allen Versammlungen, inbegriffen das englische Parlament, das reifste von allen, findet. Wir können, bemerkt der englische Philosoph Maine, Zitat, beständig Verhandlungen im Hause der Gemeinen lesen, in denen alle Diskussionen im Austausch recht schwacher Gemeinplätze und recht grober Anzüglichkeiten besteht. Auf die Fantasie einer reinen Demokratie übt diese Art allgemeiner Formeln eine wunderbare Wirkung aus. Stets wird sie die Tendenz haben, dass eine Masse allgemeinen Sätzen, die mit ausdrucksvollen Worten vorgebracht werden, zustimmt, wiewohl sie niemals bewahrheitet und vielleicht auch einer Verifikation gar nicht fähig sind. Zitat Ende. Die Bedeutung der packenden Ausdrücke, wie sie in dem obigen Zitat zutage tritt, kann nicht überschätzt werden. Schon öfter haben wir die besondere Macht der Wörter und Formeln betont. Sie müssen so gewählt werden, dass sie sehr lebhafte Bilder hervorrufen. Die einer Rede eines unserer Versammlungsleiter entnommene folgende Phrase gibt uns eine schöne Probe davon. Zitat, an dem Tage, da dasselbe Schiff den unlauteren Politiker und den mörderischen Anarchisten nach den Fieberländern der Verbannung bringen wird, werden sie miteinander sich besprechen können und werden einander gegenseitig als die beiden komplementären Seiten derselben Gesellschaftsordnung erscheinen. Zitat Ende. Das dadurch hervorgerufene Bild ist recht anschaulich und alle Gegner des Redners fühlten sich durch dasselbe bedroht. Sie sehen mit einem Male die Fieberländer, das Fahrzeug, das sie hinführen kann. Denn gehören sie nicht vielleicht zur wenig abgegrenzten Klasse der bedrohten Politiker? Sie empfinden demnach die gleiche dumpfe Angst, welche die Konventmitglieder haben empfinden müssen, welche durch die vagen Reden Robespierres mehr oder weniger mit der Guillotine bedroht wurden und die ihm unter dem Drucke dieser Furcht stets nachgaben. Die Führer haben alle ein Interesse, in die unwahrscheinlichsten Übertreibungen zu verfallen. Der Redner, von dem ich soeben eine Phrase zitierte, konnte ohne großen Protest behaupten, die Bankiers und die Priester hätten Bombenwerfer in ihrem Solde und die Verwaltungsräte der großen Finanzgesellschaften verdienten dieselbe Strafe wie die Anarchisten. Auf die Massen wirken solche Sätze immer. Nie ist die Behauptung zu gewaltig, die Deklamation zu drohend. Nichts schüchtert die Zuhörer mehr ein als diese Beredsamkeit. Sie fürchten, durch ihren Widerspruch für Verräter oder Mitschuldige zu gelten. Diese eigene Beredsamkeit hat, wie gesagt, stets alle Versammlungen beherrscht. In kritischen Zeiten ist sie nur noch prononcierter. In dieser Beziehung ist die Lektüre der Ansprachen der großen Redner, welche die Revolutionsversammlungen zusammensetzten, sehr interessant. Jeden Augenblick glaubten sie, innehalten zu müssen, um das Verbrechen zu verdammen und die Tugend auf den Schild zu heben. Dann brachen sie in Verwünschungen gegen die Tyrannen aus und schworen, als Freie zu leben oder zu sterben. Die Zuhörerschaft erhob sich, applaudierte frenetisch und ließ sich dann wieder nieder. Zuweilen kann der Führer intelligent und gebildet sein, aber das schadet ihm in der Regel mehr, als es ihm nützt. Die Intelligenz, welche die Kompliziertheit der Dinge zeigt und ein Erklären und Begreifen gestattet, macht stets nachgiebig und vermindert erheblich die Kraft und Gewalt der den Aposteln nötigen Überzeugungen. Die großen Führer aller Zeiten, besonders die der Revolution, waren kläglich beschränkt. Und gerade die Beschränktesten haben den größten Einfluss ausgeübt. Die Reden des berühmtesten unter ihnen, Robespierres, verblüffen oft durch ihre Zusammenhangslosigkeit. Bei der bloßen Lektüre derselben findet man keine plausible Erklärung für die ungeheure Rolle der mächtigen Diktatoren. Zitat, Gemeinplätze und Wortschwelle pädagogischer Beredsamkeit und lateinischer Bildung im Dienste eines mehr kindlichen als platten Geistes, der sich im Angriff und in der Abwehr auf das »Komm nur her« der Schüler zu beschränken scheint. Nicht ein Gedanke, keine Wendung, kein Zug, die Langeweile im Sturm. Nach dieser trübsinnigen Lektüre hat man Lust, mit dem liebenswürdigen Camille Desmoulins ein »Ach« zu seufzen. Man erschrickt zuweilen, denkt man an die Macht, welche ein mit Prestige begabter Mann durch die Vereinigung einer starken Überzeugung mit einer besonderen Geistesbeschränktheit erlangt. Es bedarf aber dieser Bedingungen, um die Widerstände zu übersehen und um wollen zu können. Instinktiv erkennen die Massen in diesen kraftvollen Überzeugten den von ihnen alle Zeit benötigten Gebieter. Der Erfolg einer Rede in einer Parlamentsversammlung hängt fast ausschließlich vom Prestige des Redners, ganz und gar nicht aber von den Gründen, die er vorbringt, ab. Beweis dafür der Verlust seines Einflusses, das heißt der Macht der beliebigen Stimmenleitung, zugleich mit dem Verlust des Prestige des Redners. Ein unbekannter Redner, dessen Rede gute Argumente, aber auch nicht mehr enthält, hat keinerlei Aussicht, auch nur angehört zu werden. Ein alter Abgeordneter, Herr de Sueck, hat kürzlich das Bild des prestigelosen Deputierten wie folgt entworfen. Zitat: Sobald er die Rednerbühne bestiegen, entnimmt er seiner Aktentasche einen Aktenstoß, den er planmäßig vor sich ausbreitet, und dann beginnt er voll Zuversicht. Zitat Ende. Zitat: Er glaubt, er werde die Überzeugung, von der er beseelt wird, in die Seele der Hörer verpflanzen. Er hat seine Argumente erwogen und wieder erwogen, ist von Ziffern und Beweisen erfüllt, ist sicher, Recht zu haben. Vor der Evidenz seiner Darlegungen wird aller Widerstand schwinden. Er beginnt auf sein gutes Recht und auf die Aufmerksamkeit seiner Kollegen vertrauend, die ja gewiss sich nur vor der Wahrheit beugen wollen. Zitat Ende. Zitat: Er spricht, und sogleich verwundert ihn die Bewegung im Saale. Er ist durch den entstandenen Lärm etwas erregt. Zitat Ende. Zitat: Warum wird es nicht ruhig? Weshalb diese allgemeine Unaufmerksamkeit? Woran denken denn diejenigen, die miteinander sprechen? Welches dringende Motiv veranlasst jenen anderen, seinen Platz zu verlassen? Zitat Ende. Zitat: Unruhe befällt ihn. Er runzelt die Stirn, hält ein. Durch den Vorsitzenden ermutigt, fährt er mit erhobener Stimme fort. Dieselbe Unachtsamkeit. Er spricht lauter, agitiert. Der Lärm um ihn steigert sich nur. Er versteht sich selbst nicht mehr, hält wieder ein und spricht dann weiter, aus Furcht, sein Stillschweigen könne den Schlussruf herbeiführen. Der Lärm wird unerträglich. Zitat Ende. Sobald die Parlamentsversammlungen in einen gewissen Grad der Erregung verfallen sind, gleichen sie völlig den gewöhnlichen heterogenen Massen, und ihre Gefühle weisen demnach die Besonderheit auf, stets extremer Art zu sein. Sie werden dann zu den größten Heldentaten oder zu den ärgsten Ausschreitungen fähig sein. Das Individuum ist hier nicht mehr es selbst, und zwar so wenig, dass es für die seinen Eigeninteressen entgegengesetztesten Maßnahmen stimmen wird. Die Geschichte der Revolution zeigt uns, in welchem Maße die Versammlungen unbewusst werden und den ihren Interessen entgegengesetzten Suggestionen gehorchen können. Für den Adel war es ein riesiges Opfer, auf seine Privilegien zu verzichten, und doch tat er es in einer berühmten Nacht der Constituante. Für die Konventsmitglieder bedeutete der Verzicht auf ihre Unverletzlichkeit eine ständige Todesandrohung, und doch leisteten sie ihn und fürchteten nicht, einander wechselseitig zu dezimieren, ob zwar sie genau wussten, das Schafott, auf das sie ihre Kollegen heute schickten, sei ihnen selbst für morgen vorbehalten. Aber sie waren bei jenem Grade des Automatismus angelangt, den ich geschildert habe, und keine Bedenken konnten sie hindern, den sie hypnotisierenden Suggestionen zu gehorchen. Folgende Stelle aus den Memoiren eines von ihnen, Bellon Varennes, ist in dieser Hinsicht durchaus typisch. Zitat: Die uns so vorgeworfenen Entscheidungen wollten wir 2 Tage, einen Tag vorher, meist selbst nicht, nur die Krise gab sie ein. Zitat Ende. Nichts ist zutreffender. Dieselben Phänomene des Unbewussten treten während aller stürmischen Sitzungen des Konvents auf. Sie billigen und beschließen, sagt Taine, Zitat, wovor sie Abscheu haben. Nicht bloß Dummheiten und Narrheiten, sondern Verbrechen, Mord Unschuldiger, Freundesmord. Die mit der Rechten verbundene Linke schickt einmütig und unter dem größten Beifall ihr natürliches Haupt, Danton, den großen Förderer und Leiter der Revolution, aufs Schafott. In eben solcher Weise stimmt, mit der Linken einig, die Rechte für die schlimmsten Beschlüsse der revolutionären Regierung. Einmütig, unter Ausrufen und Bewunderung und des Enthusiasmus und lebhaften Sympathiebezeugungen für Colomb, de Herbois, Carton, Robespierre, hält mittels spontaner, vielfacher Wiederwahl der Konvent die mörderische Regierung, welche die Talpartei wegen ihrer Mordtaten hasst und die Bergpartei verabscheut, weil sie durch jene dezimiert wird. Tal und Berg, Majorität und Minorität, sind schließlich gewillt, ihren eigenen Selbstmord zu fördern. Am 22. Prairial hat der ganze Konvent den Hals hingestreckt, am 8. Thermidor, während der ersten Viertelstunden nach der Rede Robespierres, wieder. Zitat Ende. Das Bild kann zwar düster erscheinen, ist aber treu. Die genügend erregten und hypnotisierten Parlamentsversammlungen weisen dieselben Kennzeichen auf. Sie werden zu einer allen Impulsen gehorchenden wandelbaren Herde. Folgende Schilderung der Versammlung von 1848 aus der Feder eines Parlamentariers von unzweifelhafter demokratischer Gesinnung, des Herrn Spoulaire, ist recht typisch. Ich entnehme sie der Revue littéraire. Es finden sich daselbst alle die übertriebenen Gefühle der Massen, die ich beschrieben habe, sowie jene außerordentliche Wandelbarkeit, die es ermöglicht, in jedem Augenblick die Leiter der entgegengesetztesten Gefühle zu durchfliegen. Zitat: Zwietracht, Eifersucht, Verdacht und ein wieder blindes Vertrauen und schrankenlose Hoffnungen haben die republikanische Partei vernichtet. Ihre Naivität und Einfalt kam nur ihrem universellen Misstrauen gleich. Kein Sinn für Gesetzlichkeit, kein Geist der Disziplin, Besorgnisse und Illusionen ohne Maß, Bauern und Kinder gleichen sich in dieser Hinsicht. Ihre Ruhe wetteifert mit ihrer Ungeduld, ihre Wildheit kommt ihrer Gelehrigkeit gleich. Ein Temperament, das nicht reif ist, und ein Mangel an Erziehung. Nichts setzt sie in Erstaunen, alles verwirrt sie. Zitternd, furchtsam, unverzagt, heroisch zugleich werden sie sich in die Flammen stürzen und vor ihrem Schatten zurückweichen. Zitat Ende. Zitat: Die Wirkungen und Beziehungen der Dinge sind ihnen unbekannt. Ebenso schnell entmutigt wie erregt, allen Paniken unterworfen, stets zu hoch oder zu niedrig, niemals mit dem nötigen Grade und Maße. Beweglicher als das Wasser, reflektieren sie alle Farben und nehmen sie alle Formen an. Welche Basis für die Regierung kann man bei ihnen erhoffen? Zitat Ende. Zum Glück äußern sich die von uns geschilderten Eigenschaften keineswegs ständig. Die Parlamentsversammlungen sind nur in bestimmten Momenten Massen. In vielen Fällen bewahren die ihnen angehörenden Individuen ihre Individualität. Daher kann denn auch eine Versammlung vorzügliche sachgemäße Gesetze ausarbeiten. Allerdings haben dieselben einen Fachmann zum Urheber, der sie im stillen Arbeitszimmer vorbereitet hat. Und das abgestimmte Gesetz ist in Wahrheit das Werk eines Individuums, nicht einer Versammlung. Natürlich sind das die besten Gesetze. Unheilvoll werden sie nur, wenn sie durch eine Reihe von Amendements kollektiv werden. Das Werk einer Masse ist stets und überall geringwertiger als das eines isolierten Individuums. Es sind die Fachmänner, die Versammlungen vor allzu sinnlosen, unerfahrenen Maßnahmen bewahren. Der Fachmann ist dann momentan ein Führer. Die Versammlung wirkt nicht auf ihn, sondern eher auf sie. Trotz aller Schwierigkeiten ihrer Funktion stellen die Parlamentsversammlungen noch das Beste dar, was die Völker zu ihrer Regierung und namentlich zur möglichsten Befreiung vom Joche persönlicher Tyrannei herausgefunden haben. Sie sind sicher das Ideal einer Regierung, wenigstens für Philosophen, Denker, Schriftsteller, Künstler und Gelehrte, kurz für alles, was den Gipfel der Kultur darstellt. Übrigens bringen sie nur zwei ernstliche Gefahren mit sich. Erstens die Verschwendung der Finanzen, zweitens die progressive Beschränkung der individuellen Freiheit. Die erste Gefahr ist die notwendige Folge der kurzsichtigen Ansprüche der Wählermassen. Wenn ein Parlamentsmitglied eine Maßnahme in Vorschlag bringt, die demokratischen Ideen sichtlich entspricht, wie eine allgemeine Arbeiterpension, die Erhöhung des Gehaltes der Bahnwärter, Lehrer und so weiter, so werden die anderen, durch die Furcht vor den Wählern suggestionierten Abgeordneten, sich nicht den Anschein geben wollen, als ob sie die Interessen jener durch Ablehnung der proponierten Maßnahmen missachteten, obwohl sie wissen, dass sie das Budget stark beschweren und die Auflegung neuer Steuern herbeiführen wird. Sie können nicht zaudern, dafür zu stimmen. Während die Folgen der Ausgabenvermehrung in der Ferne liegen und für sie keine unangenehmen Wirkungen haben, könnten die Folgen einer negativen Abstimmung schon an dem nächsten Tage, wo sie sich dem Wähler vorstellen müssen, klar ersichtlich werden. Außer dieser ersten Ursache der Überspannung der Ausgaben besteht noch eine andere, nicht weniger gebieterische: die Verpflichtung, alle Ausgaben von rein lokalem Interesse zu bewilligen. Ein Abgeordneter kann sich ihnen nicht widersetzen, weil sie ebenfalls Forderungen der Wähler darstellen und weil jeder Abgeordnete das für seinen Wahlbezirk Benötigte nur dann erlangen kann, wenn er den entsprechenden Forderungen seiner Kollegen willfahrt. Fußnote: Die Zeitschrift L'Economist gab in ihrer Nummer vom 6. April 1896 eine interessante Überschau über die Jahreskosten dieser Ausgaben von reinem Wählerinteresse, besonders der für Eisenbahnen. zur Verbindung von Langeais, Stadt mit 3000 Einwohnern, das auf einem Berge liegt, mit Pont, Bewilligung einer Bahn, die 15 Millionen kosten wird. Zur Verbindung von Beaumont, 3500 Einwohner, mit Castel-Sarrasin, 7 Millionen. Zur Verbindung von Oust, 323 Einwohner, mit dem Dorfe Sex, 1200 Einwohner, 7 Millionen. Verbindung von Prat mit dem Marktflecken Olette, 747 Einwohner, 6 Millionen und so weiter. Für das Jahr 1895 allein sind 90 Millionen Eisenbahnschienen, für die kein allgemeines Interesse besteht, bewilligt worden. Ebenso bedeutend sind die anderen Ausgaben, die ebenso Wählerbedürfnissen entspringen. Das Gesetz betreffs der Arbeiterpensionen wird dem Finanzminister zufolge bald ein Jahresminimum von 165 Millionen nach Laurent Boileau von 800 Millionen kosten. Es liegt auf der Hand, dass die stetige Zunahme solcher Ausgaben notwendig zum Bankrott führt. Viele Staaten Europas, Portugal, Griechenland, Spanien, die Türkei, sind bei ihm angelangt. Andere werden es bald sein, aber man braucht sich nicht zu viel darum zu kümmern, da das Publikum ohne viel Widerspruch allmählich Reduktionen von 4/5 der Couponzahlungen seitens verschiedener Länder angenommen hat. Diese sinnreichen Bankerotte gestatten also die schnelle Wiederherstellung der geschädigten Budgets. Die Kriege, der Sozialismus, die wirtschaftlichen Kämpfe bereiten uns übrigens noch viele andere Katastrophen und man muss sich in unserer Epoche allgemeinen Zerfalls damit begnügen, dahin zu leben, ohne zu sehr an das nicht in unserer Gewalt liegende Morgen zu denken. Ende der Fußnote. Die zweite der oben erwähnten Gefahren, die notwendige Einschränkung der Freiheit durch die Parlamentsversammlungen, ist zwar weniger sichtbar, aber doch sehr real. Sie ist eine Folge der zahllosen, stets beschränkenden Gesetze, deren Konsequenzen die kurzsichtigen Parlamente nicht bemerken und für die sie stimmen zu müssen glauben. Diese Gefahr muss wohl unvermeidlich sein, denn selbst England, gewiss der vollkommenste Typus des parlamentarischen Regimes, wo der Abgeordnete am unabhängigsten vom Wähler ist, vermochte nicht, ihr zu entgehen. Herbert Spencer hatte in einer alten Arbeit dargetan, die Zunahme der scheinbaren müsse von der Abnahme der wirklichen Freiheit begleitet sein. In seiner neuen Schrift Man vs. State nimmt er diese These wieder auf und sagt über das englische Parlament folgendes, Zitat, »Die Gesetzgebung hat seit dieser Zeit den von mir angegebenen Lauf genommen. Sich rasch vervielfachende diktatorische Maßnahmen haben stetig gestrebt, die individuelle Freiheit zu beschränken, und zwar auf zweifache Weise. Gesetzliche Regelungen sind mit jedem Jahre mehr aufgetreten, die dem Bürger dort, wo früher sein Handeln völlig frei war, eine Beschränkung auferlegen und ihn zur Ausübung von Handlungen zwingen, die er früher beliebig begehen oder unterlassen konnte. Zugleich haben immer drückender werdende, besonders lokale Abgaben, seine Freiheit im Vornherein beschränkt, indem sie den von ihm nach Gefallen auszugebenden Teil seiner Einkünfte beschnitten und den Teil vermehrten, der ihm genommen wird, um nach dem Willen der öffentlichen Gewalten verausgabt zu werden. Zitat Ende. Diese progressive Freiheitsbeschränkung bekundet sich in allen Ländern in einer besonderen, von Spencer nicht angegebenen Weise. Die Schaffung jener unzähligen Reihen gesetzlicher Maßnahmen allgemein beschränkender Art führt notwendig zur Vermehrung der Menge, der Macht und des Einflusses der mit deren Anwendung betrauten Funktionäre. Sie haben so die wachsende Tendenz, die wahren Gebieter der Kulturländer zu werden. Ihre Macht ist umso größer, als in dem unaufhörlichen Machtwechsel bloß die administrative Kaste ihm entgeht, da sie die einzige ist, die unverantwortlich, unpersönlich und perpetuell ist. Nun gibt es keinen Despotismus, der härter ist als jener, der in dieser dreifachen Gestalt auftritt. Diese fortwährende Schaffung von Gesetzen und Beschränkungsmaßnahmen, die mit den byzantinischen Formalitäten die unbedeutendsten Lebensakte umgeben, hat zur notwendigen Folge die zunehmende Einengung der Sphäre, in der sich die Bürger frei bewegen können. Ein Opfer der Illusion, die Freiheit und die Gleichheit würden durch Vermehrung der Gesetze besser gesichert, werden die Völker immer mehr dadurch gehemmt. Sie nehmen diese Hemmungen nicht ungestraft auf sich. Gewohnt, jede Art von Joch zu ertragen, suchen sie ein solches bald auf und büßen zuletzt alle Spontaneität und Energie ein. Sie sind dann nur wesenlose Schatten, passive Automaten, Willen, Widerstands und kraftlos. Die Kräfte, die der Mensch in sich selber nicht mehr findet, muss er dann außerhalb seiner suchen. Mit der wachsenden Indifferenz und Ohnmacht der Bürger muss die Bedeutung der Regierungen noch mehr wachsen. Sie müssen nun den Unternehmungsgeist und die Initiative besitzen, den die Spießbürger nicht mehr haben. Sie haben alles zu unternehmen, zu leiten, zu schützen. Der Staat wird zum allmächtigen Gotte. Die Erfahrung lehrt aber, dass die Macht solcher Götter niemals sehr dauerhaft und niemals sehr stark war. Diese progressive Freiheitsbeschränkung bei gewissen Völkern, bei äußerlicher Ungebundenheit, die ihnen die Illusion der Freiheit gewährt, scheint eine Folge ihres Alters und auch des Regimes zu sein. Sie stellt eines der Vorzeichen jener Phase der Entartung dar, der bisher noch keine Kultur hat entgehen können. Darf man nach den Lehren der Vergangenheit und nach den allseits sich zeigenden Symptomen urteilen, so sind mehrere von unseren modernen Kulturen bei dieser, der Décadence, vorgehenden Phase des höchsten Greisenalters angelangt. Identische Phasen scheinen für alle Völker eine Notwendigkeit zu bedeuten, da sie in der Geschichte so oft auftreten. Es ist leicht, diese Phasen allgemeiner Kulturentwicklung summarisch zu kennzeichnen, und so schließt unsere Arbeit mit ihrer Zusammenfassung. Betrachten wir in großen Zügen das Werden der Größe und des Verfalls der Kulturen der Vergangenheit, so sehen wir Folgendes. Im Aufgange dieser Kulturen eine Menschengruppe von verschiedener Abstammung, durch Wanderungen, Einfälle und Eroberungen zufällig vereinigt. Verschiedenen Blutes, verschiedener Sprachen und Anschauungen haben diese Menschen kein Vereinigungsband als das halb anerkannte Gesetz eines Häuptlings. In diesen bunten Haufen finden sich die psychologischen Merkmale der Massen in höchstem Maße. Sie weisen deren momentanen Zusammenhang, die Heldentaten, die Schwächen, die Impulse und Gewalttätigkeiten auf. Nichts ist ihnen stabil, es sind Barbaren. Die Zeit tut ihr Werk. Die Gleichheit des Milieus, die wiederholten Kreuzungen, das Bedürfnis eines Gemeinschaftslebens üben ihren Einfluss aus. Der Haufen verschiedener Elemente beginnt zu verschmelzen und eine Rasse, das heißt ein Aggregat mit gemeinsamen Eigenschaften und Gefühlen, die durch Vererbung sich immer mehr befestigen, zu bilden. Die Masse ist ein Volk geworden und dieses Volk kann die Barbarei verlassen. Gänzlich wird dies aber erst dann geschehen, wenn es nach langen Anstrengungen, unaufhörlich wiederholten Kämpfen und unzähligen Ansätzen ein Ideal erworben hat, welcher Art es auch sei, ob der Kultus Rom, die Macht Athens oder der Triumph Allahs, es wird imstande sein, allen Mitgliedern der sich bildenden Rasse eine vollkommene Einheit des Fühlens und Denkens zu verleihen. Nun kann eine neue Kultur mit ihren Institutionen, Überzeugungen und Künsten entstehen. Von ihrem Traume fortgerissen, wird die Rasse nach und nach alles gewinnen, was Glanz, Kraft, Größe verleiht. Manchmal wird sie zweifellos Masse sein, aber hinter den wandelbaren und wechselnden Masseneigenschaften wird sich das feste Substrat, die Rassenseele, finden, welche die Schwingungsweite eines Volkes eng begrenzt und den Zufall regelt. Nach Vollzug ihrer schöpferischen Wirkung aber beginnt die Zeit jenes Zerstörungswerk, dem weder Götter noch Menschen entgehen. Ist die Kultur auf ein gewisses Niveau der Macht und Kompliziertheit angelangt, hört sie zu wachsen auf und ist dann gleich zum baldigen Niedergange verurteilt. Die Stunde des Alters wird ihr schlagen. Diese unentrinnbare Stunde ist stets durch die Schwächung des Ideals gekennzeichnet, welches die Rassenseele erhob. In dem Maße, da dieses Ideal verbleicht, beginnen alle religiösen, politischen und sozialen Gebilde, die durch sie inspiriert wurden, zu wanken. Mit dem fortschreitenden Schwinden ihres Ideals verliert die Rasse immer mehr das, was ihren Zusammenhalt, ihre Einheit und Stärke bildete. Das Individuum kann an Persönlichkeit und Intelligenz wachsen, zugleich tritt aber an die Stelle des Kollektivegoismus der Rasse eine extreme Entfaltung des Individualegoismus, die von einer Schwächung des Charakters und einer Verringerung der Tatkraft begleitet ist. Was erst ein Volk, eine Einheit, einen Block bildete, wird zuletzt ein Haufen zusammenhangsloser Individuen, die nur noch künstlich durch die Traditionen und Institutionen zusammengehalten werden. Und dann tritt der Fall ein, dass die durch ihre Interessen und Ansprüche getrennten Menschen, die sich nicht mehr zu regieren vermögen, in den unbedeutendsten Handlungen regiert zu werden verlangen und dass der Staat seinen alles absorbierenden Einfluss ausübt. Mit dem endgültigen Verluste des früheren Ideals verliert zuletzt die Rasse gänzlich ihre Seele. Sie ist dann nur noch eine Menge isolierter Individuen und wird wieder zu dem, was sie an ihrem Ausgangspunkte war, zu einer Masse. Sie hat jetzt alle flüchtigen, unbeständigen und zukunftslosen Eigenschaften dieser. Die Kultur ist jetzt ohne Festigkeit und allen Zufällen preisgegeben. Der Plebs herrscht und die Barbaren dringen vor. Noch kann die Zivilisation glänzend erscheinen, weil sie die von einer langen Vergangenheit geschaffene äußere Fassade besitzt, In Wahrheit aber ist sie ein wurmstichiger Bau, der keine Stütze hat und beim ersten Sturm zusammenbrechen wird. Von der Barbarei zur Zivilisation, in Verfolg eines Traumes. Dann, sobald dieser Traum seine Kraft eingebüßt, niedergehen und sterben. Das ist der Zyklus eines Volkslebens. Ende von Abschnitt 13. Gelesen von Jessi, Dessau-Rosslau im Dezember 2024. Ende von Psychologie der Massen von Gustave Le Bon, übersetzt von Rudolf Eisler.